Szene 26 von Faust. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Faust, der Tragödie erster Teil, von Johann Wolfgang von Goethe. Szene 26. Trüber Tag. Feld. Faust, Mephistopheles. Faust. Im Elend, verzweifelnd, erbärmlich auf der Erde lange verirrt und nun gefangen, als Missetäterin im Kerker zu entsetzlichen Qualen eingesperrt, das holde, unselige Geschöpf, bis dahin, dahin, verräterischer, nichtswürdiger Geist, und das hast du mir verheimlicht. Steh nur, steh! Wälze die teuflischen Augen ingrimmend im Kopf herum. Steh und trotze mir durch deine unerträgliche Gegenwart. Gefangen im unwiederbringlichen Elend. Bösen Geistern übergeben und der richtenden, gefühllosen Menschheit. Und mich wiegst du indes in abgeschmackten Zerstreuungen, verbirgst mir ihren wachsenden Jammer und lässest sie hilflos verderben. Mephistopheles? Sie ist die erste nicht. Hund, abscheuliches Untier! Wandle ihn, du unendlicher Geist! Wandle den Wurm wieder in seine Hundsgestalt, wie er sich oft nächtlicher Weile gefiel, vor mir herzutrotten, dem harmlosen Wanderer vor die Füße zu kollern und sich dem Niederstürzenden auf die Schultern zu hängen. Wandle ihn wieder in seine Lieblingsbildung, dass er vor mir im Sand auf dem Bauch krieche, ich ihn mit Füßen trete, den Verworfenen, die erste nicht. Jammer, Jammer von keiner Menschenseele zu fassen, dass mehr als ein Geschöpf in die Tiefe dieses Elendes versank, dass nicht das erste genug tat, für die Schuld aller übrigen in seiner windenden Todesnot vor den Augen des ewig Verzeihenden. Mir wühlt es Mark und Leben durch, das Elend dieser einzigen. Du grinsest gelassen über das Schicksal von Tausenden hin. Nun sind wir schon wieder an der Grenze unseres Witzes, da, wo euch Menschen der Sinn überschnappt. Warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst fliegen und bist vom Schwindel nicht sicher? Drängen wir uns dir auf oder du dich uns? Fletsche deine gefräßigen Zähne mir nicht so entgegen. Mir ekelt's. Großer, herrlicher Geist, der du mir zu erscheinen würdigtest, der du mein Herz kennest und meine Seele, warum an den Schandgesellen mich schmieden, der sich am Schaden weidet und am Verderben sich letzt? Endigst du? Rette sie, oder weh dir! Den grässlichsten Fluch über dich auf Jahrtausende. Ich kann die Bande des Rächers nicht lösen, seine Riegel nicht öffnen. Rette sie! Wer war's, der sie ins Verderben stürzte? Ich oder du? Faust blickt wild umher. Greifst du nach dem Donner? Wohl, dass er euch elenden Sterblichen nicht gegeben ward. Denn unschuldig Entgegnenden zu zerschmettern, das ist zu Tyrannenart, sich in Verlegenheiten Luft zu machen. Bringe mich hin, sie soll frei sein. und die Gefahr, der du dich aussetzest. Wisse, noch liegt auf der Stadt Blutschuld von deiner Hand. Über der zerschlagenen Städte schweben rächende Geister und lauen auf den wiederkehrenden Mörder. Noch das von dir? Mord und Tod einer Welt über dich ungeheuer! Führe mich hin, sag ich, und befrei sie. Ich führe dich, und was ich tun kann. Höre, habe ich alle Macht im Himmel und auf Erden? Des Zürners Sinne will ich umnebeln, bemächtige dich der Schlüssel und führe sie heraus mit Menschenhand. Ich wacke, die Zauberpferde sind bereit, ich entführe euch, das vermag ich. Auf und davon! Ende der 26. Szene.